Hören Teil 2 Beispiel. Herr Adrian van der Velde, angekommen aus Amsterdam, wird gebeten, sich am Schalter 17 in der Halle A zu melden. Herr Adrian van der Velde, bitte zum Schalter 17 in Halle A.